Mitternacht. Regenwetter. Rotznasen und schlechte Beleuchtung. Die Leiche lag im Rinnstein. Nach ihrer Schuhgröße zu urteilen, war sie männlichen Geschlechts. Das sah selbst Lemmle ein, der den Tod nicht vertrug. Auch nicht, wenn er Ledersohlen anhatte. Ich dagegen fand sie fantastisch. Die Ledersohlen von Salamander trösteten mich prompt darüber hinweg, dass der Feierabend futsch war. Ich sammle nämlich Klischees, müssen Sie wissen. Wie andere alte Junghansuhren sammeln. In meiner Klischeekiste hat einiges Platz, aber ein Toter lag bis dahin noch nicht darin. Ein Toter mit Salamander-Ledersohlen. Ein wunderbarer Fund, zumal die Leiche in einen entengelben Friesennerz gehüllt war. Über die Kapuze rann Blut. Viel Blut. Hühnerkacke! Erbsensuppengrüne Hühnerkacke! Genauso erbsensuppengrün im Gesicht war mein Kollege, Oberwachtmeister Lemmle, der mit mir Streife schob. Erbsensuppengrün. Was nicht nur daher rührte, dass wir unter der Energiesparfunzel neben dem alten Feuerwehrhaus standen. Und was die Sache mit dem Schieben angeht, ist sie vollkommen wörtlich zu verstehen. Wir sind Bikerbullen und damit ökologisch der letzte Schrei. Die Bevölkerung von Stuttgart-Heslach bringt uns wärmendes Vertrauen entgegen, wenn wir in unseren eng anliegenden Radlerhosen die Buckel hinaufstrampeln. Donnerwetter aber auch. Dies Vertrauen haben wir auch bitter nötig, weil einem bei diesem gewittrigen, stürmischen Pseudo-Hochsommerwetter unterm Helm schier die Ohren abfallen. Bei Nacht und Blitz und Donner. Und wenn ich nun neben der Nacht auch noch Blitz und Donner erwähne, dann vor allem wegen meiner Klischeekiste. Schon immer hatte ich dieses Bild dort hineintun wollen. Genau dieses Bild. Ein Mann, zusammengesunken zwischen zwei Autos. Einem Porsche, einem Daimler. Mit einer klaffenden Wunde am Hals. Das suppende Blut war von den Energiesparfunzeln erbsengrün beleuchtet. Es blitzte. Es donnerte. Von der Matthäuskirche schlug es 12. Lemmle kotzte in den Gulli. Ratten! Da drin sind Ratten! Die nagen an Knochen! Haben Sie schon einmal bemerkt, wie viele historische Gullideckel es in Heslach gibt? Ich lange nicht, aber Lemmle. Er benutzt öfter welche, um zu urinieren oder Kippen hineinzuwerfen. Ansonsten ist er ein diskreter Bulle. Auch wenn er das Biken lautstark hasst. Er hasst es fast ebenso lautstark wie das Auffinden von nächtlichen Toten, das uns gewöhnlich erspart bleibt. Es windet. Wie ein Vampir huscht der Wind um den Häuserblock. Damit Sie das unerhörte Geschehen besser einordnen können, möchten wir Ihnen zunächst ein paar Informationen liefern über den Beruf des Bikerbullen bei der Fahrradpolizei. Wir werden nicht gerufen, wenn bei der Stuttgarter Bank, der meist ausgeraubten Filiale Europas, mal wieder einer auf den Knopf drückt. Wir räumen auch keine Häuser, die zwischen Marienplatz und Bielplatz zuverlässig instand besetzt werden. Dass Sie die jedem Ladenschlussgesetz trotzenden ausländischen Lädele abreißen wollen, die der U-Bahn-Haltestelle Schreiberstraße ihren Nachkriegscharme verleihen, geht uns nichts an. Nicht einmal für Falschparker sind wir zuständig. Für Verstöße gegen die Verkehrsberuhigung, für wild gewordene Künstler, Teppichdiebe oder streunende Hunde. Der Ruf nach frischem Fleisch verfolgt unsere Bikerbullen, die stramm nebeneinander den Berg hochbuckeln. Es windet. Der Wind atmet wie ein Vampir im Blutrausch. Unser Augenmerk gilt einzig und allein dem Buckeln und Treten. Denn das Aufgabengebiet beschränkt sich auf die Überwachung und notfalls Zurechtweisung von Fahrradfahrern. Wir verhängen Bußgelder bei widerrechtlichem Einbiegen in Einbahnstraßen, für 15,5 Kilo schwere Kleinkinder in Fahrradsitzen, bei denen der TÜV die Höchstgrenze von 15 Kilo festgeschrieben hat, für das Fahren ohne Bremse, ohne Lenker, ohne Speichennippel und vor allem für das Fahren mit fehlender oder unzulässiger Beleuchtung, Wobei ein besonders häufig anzutreffender Fehler das blinkfähige Rücklicht bei Rennrädern ist. Ein Rückstrahler darf in Deutschland nicht blinken, auch nicht der Möglichkeit nach. Auch nicht, wenn er auf Dauerlicht gestellt ist. Da unterscheiden wir uns drastisch von unseren Nachbarstaaten. Schließlich sind wir Deutschland und nicht die EU. Nicht beißen! Das ist zwar politisch und fahrpraktisch Dünnsinn. Da allerdings ein blinkfähiges, somit importiertes und illegales Rücklicht in der Anschaffung billiger ist als ein zugelassen hiesig normgerechtes, verhalten wir uns in diesem Punkt aus Gründen, die rein die einheimische Wirtschaft betreffen, unerbittlich. Lämmle und ich. Scheiße, bergauf und Gegenwind, das ist gemein. Der Wind stöhnt wie das Opfer des Vampirs. Der Hund macht sich an Lämmles Bein zu schaffen. Verdammter Köter, hau ab! Weg von meinem Bein, du! Oder ich erschieß dich! Nicht mal eine Waffe. Nicht mal. Buckeln und treten. Mein Hund. Also, treten. Pass auf, du! Mistvieh! Wer ein ordnungswidriges Rücklicht mit sich führt, hat garantiert keinen Perso bei sich. Und wem der Perso fehlt, der wird sich bei entsprechend entgegenkommender Behandlung bald zu einem Landfriedensbruch hinreißen lassen. Wenn er dann seine Strafstunden im Altersheim abgewischt hat, wird er sich zumindest einen original schwäbischen Strahler von einem ortsansässigen mittelständischen Betrieb kaufen. Oder er fährt, was ideologisch unser Ziel ist und weshalb man uns Bikerbullen überhaupt erschaffen hat, in Zukunft mit dem Auto. Mit jedem Tritt in die Pedale kurbeln wir an der Automobilindustrie. Wer würde uns verargen, dass wir dafür von den Nutznießern kleine Geschenke bekommen? Im Übrigen macht es total viel Spaß, einen harmlosen Mitbiker so weit zu bringen, dass er einen mit Fäusten traktiert. Überhaupt ist immer was los in meinem Job. Im Gegensatz zu Lämmle, um auf das Thema zurückzukommen, liebe ich das Biken. Selbst bei gewittrigem, stürmischem Pseudo-Hochsommerwetter. Selbst jetzt, um Mitternacht, vor einer blutsuppenden männlichen Leiche. Vor allem jetzt. Denn der Tod trägt Salamander-Ledersohlen. Welch wunderbares Bild. Ein Klischee, das ich schon immer besitzen wollte. Von der Matthäuskirche halt es 12. Hüfthoch waten wir durch den Abwasserkanal. Am Gebein nagen Ratten. Zu Unrecht hat Alfred, mein Ex-Lebensabschnittsgefährte, behauptet, mein Einsatzbereich sei stinklangweilig. Unentwegt moserte er über meinen Job. Bah. Buh, ach. Oh. Völlig zu Unrecht. Am meisten nervte Alfred das saubere Image des Bikerbullen. Die eng anliegenden Radlerhosen. Das Spiel der Wadenmuskeln. Die vom Dauerkrallen entstellten, selbst im Juli frostbeuligen Finger. Das selbstzufriedene Grinsen unterm äffischen Helm. Die genmanipulierten, grellgelben Gehirne. Fantasielosigkeit, so erklärte Alfred, sei die direkte Voraussetzung für meinen ereignislosen Alltag. Blitz und Donner aber auch. Eine Leiche im Rinnstein, jetzt tu doch was! Dabei ist er 5 Jahre älter als ich, einen Dienstgrad höher und außerdem ein Mann. Fiepen da Delfine? Sind das Wasserwerfer? Hey Delta 7, könnt ihr mal kommen? Hört ihr mich? Das Funkgerät alarmierte die Streife, die schräg gegenüber vor dem Café Zentrale stand, in einem von Blitzen erleuchteten Audi und Chris de Burg hörte. Donnerwetter aber auch. Hört ihr mich? Mensch Winkler, Donnerwetter aber auch. Potzblitzmoos, Mann. Unser Mähdrescher legt wieder einen Start hin. Ja, gib ihm die Kante! Oh, ist ja gerade noch mal gut gegangen. Lämmle versteinerte an der Hausmauer. Fugenlos wurde er eins mit ihr, während ich mir das Bild einprägte. Die Nacht, das Gewitter, im Rinnstein die Leiche mit den Salamanderledersohlen, deren Spitzen zwischen aufgeweichtem Laub seitwärts zeigten, nach unten, dem Pflaster zu mit all seinen historischen Heslacher Gullideckeln. Als habe das Opfer den Bürgersteig fast noch erreicht. Wäre das suppende Blut nicht gewesen, es hätte ein Betrunkener sein können. Ein Stammgast von Paolo, aus dem Ritterstüble oder der Weinstube Heb. Ein Gutmensch, der in der Heslacher Weinstube von lärmenden Rechtsradikalen eins draufgekriegt hatte. Aber nein, es war zu viel Blut, zu viel für eine Schlägerei. Blut, das vom Regen verdünnt zu einer harmlosen Trollingerlache mutierte. Und alles wirkte für eine Viertelsekunde friedlich. Das alte Feuerwehrhaus, in dem noch eine verlorene Glühlampe brannte, Lämmles erbsensuppengrünes Schweigen, die gewittrige, stürmische Nacht. Ohne Blaulicht raste die Streife quer über den Erwin-Schettle-Platz und dann auf uns zu. Moosmann sprang heraus. Klingt ein wenig nach Tod im Sumpf. Winkler beugte sich über den Toten. Nichts anfassen, rief Lämmle, der um 180 Grad gedreht sich wieder gefangen hatte und die Kommandos des rechtmäßigen Finders ausgab. Unter Männern. Moosmann schob die Kapuze des entengelben Friesennerzes zurück und streifte sich Gummihandschuhe über. Ein Biss. Jemand hat dem Opfer die Halsschlagader durchgebissen. Donnerwetter. Die Halsschlagader. Es war wirklich wie im Privatfernsehen. Nicht einmal die erbsensuppengrün dieselnde Energiesparfunzel störte, denn wir hatten jetzt zu den Blitzen auch noch Scheinwerfer. Audi-Scheinwerfer. Sie leuchteten auf die seitlich leicht abgetretenen Salamander-Ledersohlen. Ein Vampir! Das muss ein Vampir gewesen sein! Angesichts Moosmanns präziser Befunde wollte sich auch Winkler nicht blamieren. Er griff ins dunkelblaue Innenfutter und zog eine Brieftasche heraus. 500er, EC-Karte, AOK-Karte, Telefonkarte, Bahncard, Personalausweis, ausgestellt auf den Namen Schmidt. Alfred. Alfred. Alfred. Alfred. Bevor Moosmann die Spezialisten kommen ließ, rückte er seine Dienstmütze gerade. Ansonsten wirkte er professionell gelangweilt. High on emotion. Während wir im Regen, der nur noch tröpfelnd vom Himmel fiel, warteten und uns in die radhandschuhfreien Fingerspitzen hauchten. Der Sturm stand still, die Blitze erstarben, von Ferne grollte der Donner. Was dann kam, kannte ich schon alles aus den Serien. Lediglich unsere blankpolierten Fahrräder störten. Vor den Graffiti des alten Feuerwehrhauses sahen sie aufdringlich sauber aus. Sogar in Nacht und Gewitter. Irgendwie fantasielos. Jetzt verstand ich plötzlich, was Alfred gemeint hatte. Ich konnte es ihm bloß nicht mehr erklären. Aber sagen Sie selbst, hätte er ein besseres Plätzchen finden können als in meiner Klischeekiste? Ein gelungenerer Aufbewahrungsort scheint mir für die Erinnerung an Alfreds Ledersohlen bis jetzt nicht denkbar. Die Bikerbullen keuchen den Berg hinauf. Die Straße ist nass. Ein Vampir! Ja, Sachen gibt's. Sachen. Dabei ist heute wieder so eine Nacht, drückend und durchsetzt von süßlich-maischiger Schwüle. Stuttgarter Hofbräu kopuliert mit Dinkelacker. Es riecht nach Gewitter. Tja, solche Sachen gibt's. Lämmle, der neben mir radelt, stößt schaumig weiße Wölkchen in den erbsensuppengrün funzelnden Energiesparniesel. Seit jenem drakulösen Mord, der übrigens niemals aufgeklärt wurde, ist er eigentümlich wortkarg. Bisweilen allerdings klagt er über seinen Job. Am meisten nervt mich das saubere Image des Bikerbullen. Genmanipulierte, grellgelbe Gehirne. Fantasielosigkeit ist die direkte Voraussetzung unseres ereignislosen Alltags. Sie werden verstehen, dass ich anderer Meinung bin. Dieser Schrei lässt nichts Gutes ahnen. Ist das wirklich das Ende?